Как, согласно легенде, появилось озеро Вёртерзе? Das Wörthersee-Mandel. Eine alte Sage erzählt von einer Stadt mit prächtigen Häusern, die vor vielen hundert Jahren da gestanden haben soll, wo heute der Wörthersee liegt. Aber ihre Bewohner waren durch ihren Reichtum übermütig und üppig geworden. So kam es, dass sie sich einst am Vorabend des Osterfestes zu Tanz und Gelage versammelten. Schon zeigte Glockengeläute die späte Stunde an, doch niemand kümmerte sich darum. Da kam ein kleines eisgraues Männchen und blickte verwundert auf die lärmende Gesellschaft. Grollend erhob es seine Stimme. »Oh, ihr Schwelger, wisst ihr nicht, welche Feier wir morgen begehen? Kehret heim, ehe die Stunde der Buße verrinnt und die Strafe euch erreicht.« Aber nur höhnisches Lachen antwortete ihm. Wenige Minuten vor Mitternacht betrat der Alte zum zweiten Mal den Saal. In seinem Arm hielt er ein Fässchen. Noch einmal mahnte er zur Umkehr und Buße. »Sonst öffne ich den Hahn des Fässchens, und Tod und Verderben kommt über euch.« Wieder antwortet ihm nur rohes Gelächter. Da schlägt es Mitternacht. Alle Lichter erlöschen, die Mauern erzittern, Regen stürzt hernieder und ein furchtbares Gewitter bricht los. Mit offenem Hahn liegt das Fläschchen des verschwundenen Warners. Endlose Fluten entströmen ihm. So entstand der Wörthersee. Städte, Kirchen und Dörfer liegen in seiner unergründlichen Tiefe begraben, riesige Fische und Wasserschlangen hausen in den alten Palästen.